Kundgabe 6600. Empfangen durch Bertha Dudder am 20.07.1956. Mit dem Kreuzestod begann ein Erlösungsabschnitt. Mit meinem Kreuzestod wurde einer Erlösungsperiode ein Ende gesetzt im geistigen Sinn. Es wurde ein bis dahin hoffnungsloser Zustand beendet, denn das Eingehen in das Lichtreich war bis zu meinem Kreuzestod unmöglich gewesen, und die Seelen der Menschen erreichten mit bestem Willen immer nur einen Grad der Läuterung. Doch um die Sünde der einstigen Auflehnung wider mich restlos abzutragen, hätten Ewigkeiten nicht genügt. Und die Belastung mit dieser Sündenschuld also zwang sie weiter unter die Gewalt meines Gegners, so dass die gepeinigten Seelen in der Erkenntnis ihrer Not nach einem Retter schrien. Von Stund an, da ich mein Leben hingab für die große Sündenschuld der Menschen, war aber die Gewalt meines Gegners gebrochen und also brach eine neue Zeit an. Die ersten gänzlich erlösten Seelen konnten ihren bisherigen Aufenthalt verlassen und durch die Pforten zur Seligkeit eingehen, die ich geöffnet hatte. Diese Möglichkeit bleibt bestehen. Immer wieder können sich Seelen lösen aus seiner Gewalt. Immer wieder werden Seelen frei von jeder Fessel. Und eigentlich begann nun erst eine Erlösungsperiode, wenngleich auch die schöpferische Entwicklung und das Leben auf der Erde zur restlosen Erlösung nötig gewesen ist und immer wieder erst die Vorbedingungen schaffen muss, die dann auch die gänzliche Rückführung zu mir zur Folge haben. Und so kann wohl von einer neuen Zeit gesprochen werden seit der Vollbringung meines Erlösungswerkes. Denn erst von da an konnte den Seelen die ewige Seligkeit geschenkt werden, in der sie einstmals leben durften in Licht und Kraft. Doch dessen sind sich die Menschen nicht bewusst, dass sie das Schönste erreichen können, eben weil ich selbst für sie am Kreuz gestorben bin, um eine Brücke zu schlagen aus dem Reiche der Finsternis in das Reich des Lichtes. Sie sind sich dessen nicht bewusst, dass sie freiwillig sich wieder der Gewalt meines Gegners ausliefern, wenn sie mich und mein Erlösungswerk nicht anerkennen, dass sie kein anderes Schicksal zu erwarten haben als das, was den Seelen der Menschen vor meinem Kreuzestod beschieden war. Unfreiheit und Lichtlosigkeit, Schwäche und Qualen, die Anteil sind des Unerlösten, über das mein Gegner noch die Macht hat. Der Retter kam von oben zu den Menschen und wurde nur von wenigen erkannt. Aber das Erlösungswerk ist vollbracht worden. Die Pforte in das Lichtreich wurde geöffnet. Und darum begann mit meinem Kreuzestod ein Erlösungsabschnitt, wenngleich die Erde als solche keine sonderlichen Enderscheinungen aufwies. Denn der damalige hoffnungslose Zustand konnte nun gewandelt werden durch das Anerkennen Jesu Christi und des Erlösungswerkes, durch bewusstes Zuwenden zu ihm, durch Annahme des Liebeopfers und dadurch Tilgung der Sündenschuld. Und es war den Menschen wieder eine Zeit zugebilligt, in der sie ihre restlose Erlösung finden konnten, bei gutem Willen. Nun aber ist auch diese Zeit abgelaufen. Und die unerhörte Gnade, in der die Menschen standen, ist nicht und wird auch nicht mehr ausgenützt. Die Menschen bleiben gebunden in der Welt des Gegners, weil sie selbst keine Anstalten machen zu ihrer Befreiung und weil ihr eigener Wille diese Befreiung anstreben muss. Und also muss auch nun wieder eine Grenze gesetzt werden. Es muss wieder ein neuer Zeitabschnitt begonnen werden, wo das Erlösungswerk höher gewertet wird, wo wieder eine Erlösung stattfinden kann in großem Umfang, weil die Auswirkung des Erlösungswerkes unverändert bleibt, wenn nur der Wille der Menschen diese Auswirkung zulässt. Die Unwilligen aber müssen erneut die Fesseln ihrer Gefangenschaft spüren mit aller Härte, auf dass einmal auch in diesen Wesen das Verlangen nach Freiheit, nach Glückseligkeit, nach Licht erwacht. Und es muss meinem Gegner die Macht über diese Wesen entwunden werden, die er in solcher Finsternis hält, dass sie auch nicht das Licht des Kreuzes sehen. Und wieder wird eine neue Zeit anbrechen, denn unaufhörlich schreitet die Aufwärtsentwicklung des Geistigen fort. Und immer wieder betreten neue Seelen diese Erde, denen die Möglichkeit geschenkt wird, sich befreien zu lassen von Jesus Christus. Immer wieder schütte ich die Gnaden meines Erlösungswerkes aus über jene Seelen, und immer wieder kehren auch solche als meine Kinder zu mir zurück. Denn das Werk der Erlösung ist vollbracht worden für alles einst gefallene Geistige, und es wurde und wird wirksam an allen Menschen der Vergangenheit, Gegenwart und Zukunft, bis die Erlösung einmal restlos vollzogen ist. Amen.